Thank you. Thank you. finden. Wo sie der Geist erbrochen, halt, erkleid, ihr dunkle sündische Wanke, scharf angeschlossen hätte Schmerz. Yeah.